Tag. Verdammt, die Geduld ist am Arsch. Rein Nase, Zwickel voll, hab voll, denen Arsch gehalten. Ich bin nicht am Boden, sondern alles platt voll. Wie Lastwagen, meine Umgebung macht mich wahnsinnig. Ich mag nicht mehr die Lastwagen. Ich tue Dinge mal eine Granate zwischen all denen Kastraten. Da mir scheißegal ist, wenn auf mich die Knast wartet. Denn der Typ mit Dachschaden war noch im Blut nachgewartet. Da streunt's nach die Garten, meine Wolf ist zu kaputt. Liegt alles im Bereich vom Machbaren. Auch wenn man muss jetzt nicht anmerken. Aber ich freu mich auf den Moment, wann ich ein scheiß System lahmleg. Denn obwohl ich ihnen anecke, genau aus dem Grund, weil ich hinten wo getrennt und freu mich auf den Endpunkt. Jetzt ist es so weit Zeit, egal was auch immer mit den Zügen trifft. Minus will sie so, weil es vorher nicht Ruhe gibt. Ich schieße auf Befugnis, weil mein Hirn jetzt zu ist. Drogen, Waffen und mein Wut machen mich mutig. Psycho in Not, ich seh nur noch rot und blutig. Eure Welt ist mir fremd, ich verschaffe mir Zutritt. Und öffne per Fuß in deine Tür balsam. Jetzt ist es kein Fliegen, deine Reiter sind balsam. Für meine Seele, ob sie lindert oder Hass sind. Und ich freu mich doppelt, wenn ich dich quäle. Und du machst mit, aber du spielst von dem. Gehst mir nach Sekunden ein. Und jetzt sind lang wie mein Bein ist dein Unterlieb. Ich verlasse die Antwort langsam. Ganz ohne Hektik, meine Füße hinterlösen. Rote Spuren auf dem Weg, wenn klar das ganze Haus jetzt weg ist. Ziemlich logisch, denn panisch ist mein Schmerz. Bin nachts schon ein bisschen komisch. Aber eins ist ein Synonym, die lieben Personen. In jeder einzelnen Wohnung, lieber niemand mehr wohnen. Und da vorne kommen schon die nächsten zwei Weicheier, die mich aufhalten wollen. Doch ich tue sie zwei Teile, denn ich hasse all die Lifestyle, den asozialen Dreckschwein. Was ich wirklich meine und das Leben in Zweckheit. Immer die gleichen Ausreden von jedem, was schwer als im Bett bleibt. Das Leben hat nicht immer alles gelacht, wie Spätstein und zum Fachstein. Da liegt dann der nächste Einfallspinsel, ich tritt mit Geschwätzteil, bis er am Einhalt pinselt und in die Decke zieht. Und wir füllen den Beistand schwitten, ich töte mich langsam. Stand bei den Eiskaltgrinsen, dem Spock und seiner beschissenkeitsten Freundin. Vorhin gibt's nix aus, ihr nicht kleines Zünglein. Ich bin grad richtig in Fahrt, das macht richtig viel Spaß. Und plötzlich die erste Reihe von Creature in der Einfahrt. Halt, stopp, stehen bleiben! Waffen am Boden, Hände hinter den Kopf und langsam am Boden liegen! Ich überleg mir, es ist eigentlich schon eigenartig. Welche Kraft ich entwickle, wenn ich mal ins Bad bin. Ich leg Gewalt auf, zerstöre die Statik vom Alltag. Darum aus meiner Apathie auf die Wachen an dem Zahltag. Und ich hab immer noch das Gefühl, alles läuft an mir vorbei. Die Maschinerie vertieft mein Trauma. Mit der Zeit, ich hab schon lang geahnt, dass ich nicht in die Welt passt. Aber merkst du jetzt, dass ich hauptsächlich mich selber hasse. Sonst von Zweifel zerbrechst mich, was mich letztlich umbringt. Wir sind alle nur Instrumente, voll zu nehmen, die stumm sind. Nur Opfer, die dumm sind, um sich zu wertsetzen. Um Ring von Trugbildern, die uns lassen, noch mehr. Ich bin euch gar nicht, das Leben hat mich zu fest verbindet. Und der Name tot beruhigt mich, weil mir Seele Freiheit bietet. Die Stütze meint sie sieht, ich kann mich so in Schatten stellen. Doch ich brauche mein Körper nicht, so wie alles Materielle. Denn ich werde bald kein zum Leid, aka von der Menschheit. Und hier kriegt der Beschauprozess soll mir die West sein. Ihr habt es vor meinem Kopf, doch ich weiss, ich bleib sie im Kampf gegen Geist und Bankrott. Stehe ich gern und ich schaffe Gott.